Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 528 Updates trotz allem. Tja, hab eben ein bisschen gestockt. 528, ne? Ja, doch, 528. Okay, warum nicht, ne? Ha. Themen heute unter anderem Updates bei Honor und Your Way. Tja, was ist passiert? Letzte Woche habe ich ja drüber gesprochen. Diese temporäre Aufschubsfrist ist abgelaufen und diesmal wurde sie nicht verlängert für die Zusammenarbeit von US-amerikanischen Firmen mit Your Way and Honor. Und somit wäre jetzt also der Zeitpunkt gekommen, wo keine Updates mehr ausgeliefert werden und auch keinerlei Zusammenarbeit mehr stattfinden darf. Das heißt, auch keine Updates mehr aus dem Play Store für Apps beispielsweise etc. etc. Also alles das, was eben diese Regierung beschlossen hatte gegen Your Way, und damit sollte das eben so sein. Offenbar. Your Way widerspricht allerdings diesen Behauptungen und sagt, dass es ganz normal weiterhin Updates geben wird, auch nachdem diese Lizenz eben ausgelaufen ist. Ja, Originalaussage, nicht nur bei Twitter offiziell: Your Way will continue to provide system updates and security patches. All Your Way phones pre-installed with Google Play can still use the Play Store to download and update applications. Your Way phones without pre-installed Google Play can use the App Gallery, Your Way's own App Store, to get apps and security updates. Also, schlicht und ergreifend, alle Your Way phones, die vorher eben Google Play Store hatten und Google Services hatten, können nach wie vor Updates downloaden und installieren. Und Your Way wird auch System-Updates und Security-Patches bereitstellen. Und heute Morgen, ja, man glaubt es kaum, kam tatsächlich auch bei mir ein Security-Update raus. Das reguläre Security-Update für Juli 2020. Ja, es ist immer so ein Monat ungefähr dazwischen. Ja. Juli 2020. Und damit fällt dieses Update definitiv ja schon in diesen Zeitraum raus. Ich hätte das Update laut der Aussage von einschlägigen Medien eben nicht bekommen können. Das kann zweierlei bedeuten. Einmal, dass Google sich da nicht einfach so geschlagen gibt und einfach das so interpretiert, dass es für bestehende Handys trotzdem noch weitere Updates geben kann. Ja, oder dass eben Your Way eine Möglichkeit hatte und dieses Update gar nicht mehr von Google kam, sondern von Your Way. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass es eine Hintertür gibt von Your Way, und zwar im positiven Sinne. Jedes Honor- und Your Way-Gerät hat eigentlich diese, ich weiß nicht, ob man das deinstallieren kann, aber auf jeden Fall gibt es dieses Mitgliedersender und dort auch den Support-Bereich. Ja? Und in diesem Support-Bereich, das war früher mal eine eigenständige App, jetzt ist es ein Mitgliedssender. Und dort gibt es dann eben auch einen Bereich für die Aktualisierung des Gerätes, ja, also sehr interessant, und somit schätze ich mal, gibt es auch eine Möglichkeit natürlich von Your Way auf dieses Updates zu schicken, und zwar an Google vorbei direkt auf die Geräte. Davon bin ich eigentlich relativ fest überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Möglichkeit gibt, denn eben, wie gesagt, in den Your Way und Honor Geräten gibt es noch etliche andere Services, die bereits schon seit geraumer Zeit installiert sind, die direkt mit Your Way verbunden sind und nicht mehr mit Google verbunden sind. Ja. Das war schon vor dieser ganzen Charade da von den USA, und jetzt kommt das natürlich zum Tragen. Meiner Meinung nach gibt es da also Möglichkeiten, über das Service Center ein Update automatisch zu initialisieren von Huawei-Seite. Sollte das nicht automatisch in Zukunft gehen, könnte sicherlich dieses Update vom Benutzer aus über das Service Center installiert werden. Im Prinzip ist es ja so, dass diese Updates, dass Huawei eine Update-App, wenn die nicht schon vorhanden ist, die ist ja schon vorhanden, meiner Meinung nach, aber falls sie nicht vorhanden wäre, könnte Huawei einfach so eine App dann eben in ihrem eigenen App Store zur Verfügung stellen, der App Gallery, und dann über diese App eben ein Update initialisieren. Das hilft natürlich nicht gegen diese Zertifizierung, aber auch die funktioniert noch. Ja, ich habe am Donnerstag definitiv noch damit bezahlt und da war ja auch dieser Band schon aktiv. Ja. Also Google Pay funktioniert noch normal. Ich kann auch meine normalen Banking-Apps aufrufen. Ja, PayPal funktioniert noch. Alles ohne Schwierigkeiten und ohne Fehlermeldung bisher. Das heißt, die Zertifizierung ist noch aktiv. Übrigens ist mir auch noch in den Sinn gekommen, wie ist es eigentlich mit der Zertifizierung? Muss die zwangsläufig entzogen werden, wenn es zum Beispiel keine Updates mehr gibt? Ich halte das für fraglich, denn beispielsweise mein Sony Tablet Z3 Kompakt, ja, das hat schon seit Ewigkeiten kein Update mehr bekommen. Ich glaube, schon seit 2016 gibt es dort keine Updates mehr. Das heißt, ich habe dort auch noch Android 6.0 drauf und da gibt es keine Sicherheitsupdates mehr, keine Patches mehr, gar nichts mehr von Sony. Ja, schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber nach wie vor hat das Gerät eine ganz normale Zertifizierung von SecureNet. Ich kann Videos von verschiedenen Apps angucken. Es gibt natürlich auch Play Store Updates und so weiter und so weiter. Also alles das ist noch vorhanden und ist auch noch zertifiziert, obwohl es keine System-Updates mehr gibt. Also die prinzipielle Aussage, wenn es keine System-Updates mehr gibt, gibt es auch keine Zulassung für SecureNet, ist falsch. Muss ich mich also selbst auch korrigieren. Da müsste schon noch mehr an Begründung drin liegen, aber alleine dadurch, dass es keine Updates mehr, keine System-Updates mehr gibt, heißt es noch nicht, dass man das dadurch auch gleichzeitig die SecureNet-Einstufung flöten geht. Das ist definitiv nicht so. Schon müssten alle älteren Android-Geräte, die eben nicht mehr mit Sicherheitsupdates, und das sind eigentlich fast alle, die eben mit der Version 8 zum Beispiel verkauft wurden, da gibt es meiner Meinung nach keins mehr, das davon noch ein Update bekommt, zumindest vor 8, und damit müssten die alle ihre SecureNet-Zulassung verlieren, und das ist natürlich nicht der Fall. Also auch hier ist es sehr fraglich. Huawei war da sehr deutlich, deutlicher als normalerweise, muss man sagen, mit der Aussage, dass es eben weiterhin Updates gibt. Das wurde auch in den amerikanischen Medien jetzt erstmal aufgefasst und so berichtet. Aber natürlich mit der entsprechenden Portion Skepsis. Auch ich sehe das natürlich skeptisch. Es gibt auf jeden Fall, also da braucht man sich keine Gedanken zu machen, für Huawei die Möglichkeit, die alten Geräte, wenn sie denn wollen, mit Updates zu versorgen. Ja, da bin ich eigentlich relativ sicher, dass man da an Google vorbei das machen kann. Mit dieser SecureNet Lizenz ist es natürlich eine andere Geschichte. Momentan ist sie eben noch aktiv. Das könnte dann natürlich, wenn Huawei ein eigenes Update rausgibt und damit komplett an Google vorbeigeht, das könnte dann natürlich möglicherweise Schwierigkeiten geben. Ich komme dazu später auch nochmal in der Community, da ist nämlich noch eine andere interessante oder ein interessanter Aspekt aufgetaucht, das müsste ich dann aber erst später besprechen. Ja, also so viel mal zu dem Thema. Das heißt, keine Panik auf der Titanic. Ja, Updates gibt es erstmal weiterhin und Beweis heute Morgen eben um 7:40 Uhr kam ein neues Systemupdate für mein Honor View 20 an. Alright, nächster Punkt, Line. Es gab einmal ein Line-Update, bei dem ich ausnahmsweise mal nicht ganz so begeistert bin. Das ist wohl hier eine Kombination zwischen meinem Honor und Line offenbar. Das Problem ist nämlich, dass man in Line nicht mehr die Fontgröße einstellen kann für die Chats. Also bisher konnte man das separat vom System machen. Ja, konnte man dann sagen, okay, also in den Chats möchte ich gerne etwas größere Buchstaben haben, damit man es leichter lesen kann. Ja. Oder manche könnten auch sagen, ich will kleinere Buchstaben haben, damit ich möglichst viel Chat-Konversation auf dem Bildschirm habe. Ja, geht ja auch so rum. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Jetzt gilt nur noch das, was in den Systemeinstellungen steht, mit einem äußerst blöden Nebeneffekt von mir. Ich kann jetzt wählen, ob ich Mini-Mini-Schrift haben will bei den Chats und passend aussehende Schrift beispielsweise im Launcher. Ja, also die Icon-Unterschriften müssen ja nicht riesig groß sein. Ne? Oder ich habe riesige Eigenunterschriften und normale Fontgröße in Line. Also da stimmt noch nicht so das Ganze. Da hätte Line grundsätzlich müsse ein oder zwei Pixelgrößen höher gehen. Also ich würde sogar sagen, zwei Pixelgrößen höher gehen bei den Fonts im Chat. Ja, während jetzt hier im System eben die Fontgröße so und so eingestellt ist. Also ich kann hier ja bei Honor wählen, ja, die Fontgröße mit dem Schieberegler und die Anzeigegröße mit dem Schieberegler. Aber egal, welche Kombination man benutzt, das Problem ist, dass eben die Schrift entweder viel zu groß ist auf dem Launcher und auch in einigen anderen Apps. Und viel zu klein im oder viel zu klein in Line in dem Chat. Das ist leider ein riesiges Problem jetzt momentan. Ich mache jetzt mit dem kleinen Font hier rum, aber da hoffe ich, dass es vielleicht mit dem Update noch eine Besserung gibt, dass man das vielleicht doch wieder einstellen kann oder dass zumindest mal Your Way hier zwei Pixelgrößen mehr oder Fontgrößen mehr macht im Vergleich zu dem, was jetzt standardmäßig dann eingestellt ist. Ja, ist ja relativ zu der Einstellung, die man eben in den Systemeinstellungen macht. Haben die einfach zu klein gewählt. Wahrscheinlich haben die das auch auf einem riesigen Tablet-Screen eingestellt und sagen, ja, das ist groß genug, so, zack, fertig. Nein. Kommt natürlich auf den verwendeten Font an. Klar, das spielt auch eine Rolle. Aber dennoch kann es ja nicht sein, dass man da jetzt vollkommen in der Luft schwebt, was diese Fontgrößen anbetrifft. Und warum man diese Funktion gesperrt hat, ist mir einfach unbegreiflich. Gut. Line kann jetzt aber auch zu Meetings via URLs genutzt werden. Ja, sehr schön. Ja. Das, was ich gesagt habe, schon seit einiger Zeit, dass das ein kleines Manko ist, dass man eben niemand direkt mit der URL einladen kann zu einem Meeting. Das geht jetzt. Ja. Also, wer es nicht weiß, die Meeting-Funktion von Line ist schon relativ alt, sage ich mal, oder zumindest hieß es anders. Ja. Schon Ewigkeiten können dort 500 Personen miteinander Video-Chat machen, also die Video-Group-Calls, null Problemo. Ne? Dann können sich die Mitbewerber mal die Augen reiben. Ne? Aber das Problem war, dass man keine URLs verschicken konnte. Man konnte zwar Kontakte einladen, die Line installiert hatten, ja? und eben hier reinbringen in den Chat, aber man konnte niemand einfach so mit einer URL einladen. Das geht jetzt. Ja, das geht jetzt. Man kann mehrere Meetings öffnen und kann dann eben hier die URL mit einem Button kopieren in den Zwischenspeicher und dann zum Beispiel per E-Mail einfügen und jemand damit dann einladen in das Meeting. Mir ist noch nicht klar, ob man da auch Line installiert haben muss, ja, oder nicht. Das heißt, es gibt ja auch Line für den PC, ja. Klar, wenn das drauf ist, würde das natürlich funktionieren, aber die Frage ist, ob man da eben auch ohne Installation über den Browser dann via URL zu dem Chat hinzukommen kann oder nicht. Da schweigen sich eben hier die Macher in dem Blogpost hier aus, von Line, von dem Official Blog. Die sagen hier nur, man kann jemand einladen per URL. Gut. So, das ist also eine schöne Neuerung. Jetzt komme ich schon mal noch zu anderen Sachen. Vielleicht mal wieder etwas, was nicht so schön ist. Google hat einen Gmail-Bug gehabt. Ja, und zwar konnten damit mit sogenannten spoofed E-Mails, ja, verschickt werden, ja, durch Angreifer. Und das Interessante ist, dieser Bug ist seit Monaten bekannt. Und da frage ich mich, ob Google hier nicht in hier dasselbe macht wie Microsoft und hier gemeinsame Sache auch mit den Ermittlungsbehörden in den USA macht, dass man bewusst eben solche Bugs offen hält, bis sie publik werden und dann schnell fixt. Genau das ist nämlich passiert hier, zumindest mal vom Ablauf her. Die Google wurde Monate zuvor von einem Sicherheitsforscher gewarnt und auf diesen Bug hingewiesen. Jetzt hat es ihm gereicht und er hat es veröffentlicht. Und innerhalb von 7 Stunden ist der Bug gefixt worden. Das bedeutet für mich eins: Google hat den Fix schon längst gehabt und hat diese Lücke bewusst offen gehalten. Und nach dem Bekanntwerden dieser Lücke haben sie es schnell geschlossen. Das ist so diese Taktik, ja, die auch, nennt man, da gibt es einen Begriff dafür, weiß nicht genau, wie das, ich weiß nicht mal genau, wie der Begriff hieß, aber neue Bugs werden offen gehalten, damit eben Geheimdienste, Ermittlungsbehörden reingehen können, ja, über diese Bugs in die Systeme und dann eben erst, wenn die Bugs geschlossen, wenn die weithin bekannt sind, damit eben hier nicht mehr dann von anderen zugegriffen werden kann, ja. Und da ist Microsoft schon etliche Male, auch, ich glaube, das wurde auch schon mehrfach bewiesen, dass es gemacht wurde, beispielsweise für die NSA, dass diese Bugs eben offen gehalten wurden. Und ja, so scheint es mir hier auch bei diesem Gmail-Bug gewesen zu sein. Also von Sicherheit, muss ich sagen, ist Netz natürlich ein ungutes Gefühl zurückgeblieben bei Gmail. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich ja schon wegen der ganzen Geschichte mit Huawei und so weiter auch schon zum anderen Mail-Anbieter gewechselt bin, so dass ich mich persönlich davon zwar jetzt nicht betroffen fühle, aber trotzdem hinterlässt es natürlich einen faden Nachgeschmack. MediaTek, MediaTek hat einen Kurssturz erlebt, nachdem es ja mit der Aktie nach vorne ging. Ne? Hintergrund, klar, MediaTek ist der neue Chip-Lieferant von Huawei, wenn man so will. der Lieblingschip-Lieferant und jetzt macht die USA noch weiter Druck und droht ebenfalls auch MediaTek. Und dadurch ist die Aktie 10% gefallen, weil jetzt die Anleger davon ausgehen, dass es möglicherweise keine Lieferung von MediaTek an Huawei geben kann. Ich habe so langsam die Schnauze voll, das immer wieder hier zu sagen, aber was soll ich denn machen? Es gab ja auch übrigens momentan kaum interessante Themen, das muss man ganz klar sagen. Alles dreht sich nur noch um den verrückten Diktator aus den USA, ja, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da noch alles sagen soll dazu. Ich habe eigentlich schon alles mehrfach gesagt, ja, was ich davon halte. Deswegen lasse ich das jetzt mal soweit kommentarlos stehen. Und nur soweit, MediaTek hat gesagt, sie werden sich natürlich an internationale Gesetze halten, ja, an Handelsgesetze und prüfen natürlich immer alle Möglichkeiten, was sie eben wirtschaftlich bzw. verkaufstechnisch eben machen können, was nicht. Also ein sehr diplomatisches Statement, sehr gut, aber das, man weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt. Ich bin auch noch am Überlegen, Mensch, wie sollte man das überhaupt unterbinden? Ja, also ich meine, Huawei könnte ja einen Dritthändler aus dem Boden stampfen, ja, und noch bevor bekannt wird, dass der überhaupt mit Huawei eine Verbindung hat, haben die schon 20 Millionen Chips von MediaTek gekauft, ja, und dann haben die im Lager in China und dann verkaufen die eben an Huawei und dann wird die Firma eben sanktioniert und dann macht die Firma dicht und es wird eine andere Firma aufgemacht, die können auch 100 Firmen aufmachen und über 100 verschiedene Firmen Chips bestellen, die alle dann an Huawei weitergeleitet werden. Ich weiß nicht genau, wie man das umgehen sollte, weil wenn die Chips erstmal in China sind, kann die USA niemand dort aufhalten, dass die Chips eben an Huawei verkauft werden. Ja, fertig. Also das vor allem auch auf staatlicher Ebene, ja, ich meine, was ist, wenn China selbst, ja, bei MediaTek was einkaufen will, da muss also ganz China auf die Sanktionsliste gesetzt werden, nicht nur Huawei. Und sagen wir mal, das ist noch nicht sehr wahrscheinlich. Ich traue dem zwar zu, aber es ist noch nicht sehr wahrscheinlich, weil die Antwort von China wäre dann sehr, sehr schmerzhaft für die Amerikaner und für die Lakaien, die da Stiefelleckerei betreiben. Ne? Gut, amerikanische WeChat-Nutzer sehen das allerdings nicht ganz so gelassen und klagen gegen Donald Trump. Wohlgemerkt, amerikanische WeChat-Nutzer. Ja, gibt zwar nicht so viele, meiner Meinung nach, ja, aber ein paar dann eben doch, und die wollen sich nicht damit zufrieden geben, dass sie keinen Zugriff mehr haben und das dann auch nicht mehr aus dem App Store laden können, beziehungsweise keine Updates mehr bekommen oder sogar schlimmer, dass sie noch von den Geräten entfernt werden per Remote Delete, ja. Immerhin, ich habe eben gesagt, vielen können es nicht sein, offenbar, aber immerhin 19 Millionen Nutzer, WeChat-Nutzer in den USA. Das mag wohl auch daran liegen, dass sehr viele Chinesen auch in den USA beispielsweise studieren oder sonst irgendwie beschäftigt sind. Ja, es gibt eine große chinesische Gemeinde auch in den USA und vielleicht deswegen so viele WeChat-Nutzer, 19 Millionen ist ein ganzer Batzen, ja, das muss man schon sagen. 1 Milliarde User weltweit hat WeChat, das ist auch schon mal ein Wort, ne? Auf jeden Fall haben die jetzt eine Klage hier angestrebt oder streben eine Klage an, ja, gegen diese Verfügung des Präsidenten. Und ja, das ist auch eine interessante Wendung, sage ich mal. Vielleicht lässt sich da ja auch sogar rechtlich noch was machen gegen diese Anordnung. Ja? auch MediaTek hätte ja zum Beispiel die Möglichkeit, vielleicht eventuell auch nochmal gerichtlich dagegen vorzugehen, ja. Ich denke, dass da auch das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und hoffen wir, dass bald November ist. Ja, was dann passiert, weiß ich natürlich nicht genau. Zweite Amtszeit oder nicht, das wird sich dann zeigen. Aber wie dem auch sei, sagen wir mal, wenn es eine zweite Amtszeit von dem Clown gibt, dann ja, brauchen wir uns über Huawei und über WeChat, glaube ich, die wenigsten Gedanken zu machen. Dann hat die Welt ganz andere Probleme. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch mal 4 Jahre so ruhig in Anführungszeichen bleibt. Von russischer, chinesischer Seite her beispielsweise. Na gut, es gibt auch noch was Schöneres. Sony hat jetzt eine neue Version des Xperia 1 Mark II ja, veröffentlicht sozusagen, also angekündigt. Ja, und zwar wird das Gerät statt 8 GB 12 GB RAM haben. Also, ja, vielleicht haben die ja die Leute gehört jetzt. Die sagen, also wenn schon eine Firma wie Sony ein Flaggschiffgerät rausbringt, dann muss es auch moderne Ausstattung haben, also 12 GB. Immerhin, das ist nicht schlecht. Außerdem gibt es noch eine neue Farbe, Frosted Black, also das ist so ein mattes Schwarz, ja. Interessant der Preis auch, also nicht, dass er wirklich interessant wäre, aber im Vergleich zum Vorgängermodell, ja, die Vorgängerversion, beziehungsweise die, ich weiß nicht, ob es die da noch gibt, ja, keine Ahnung. Die hat jedenfalls einen Preis von $1.199 aufgewiesen, und zwar mit 8 GB und 256 GB Storage. Und dieses Gerät mit 12 GB RAM soll $1.170 kosten, also günstiger. Aber das könnte natürlich auch bedeuten, dass vielleicht weniger Speicher, also Storage vorhanden ist, ja, statt 256 GB vielleicht nur 128 GB. Das wäre zwar vollkommen unlogisch, aber ja, ansonsten wäre ja das besser ausgestattete Gerät günstiger als die schlechter ausgestattete Variante. Sehr seltsam, aber mal abwarten, wie das passiert. Vielleicht ersetzt ja auch diese Variante, die alte Variante. Das wäre meiner Meinung nach noch das Vernünftigste, was Sony machen könnte. Der Preis ist natürlich dennoch vollkommen indiskutabel, viel zu teuer und nee, geht gar nicht. Aber immerhin wenigstens ein 4 GB mehr. Weiter geht's. Ein neues Poco-Smartphone ist aufgetaucht, beziehungsweise durchgesickert. Ja, mit einem OLED-Display, 120 Hz Refresh-Rate soll das Teil haben. Anscheinend ist das ja das Wichtigste heutzutage, die Refresh-Rate. Weil ansonsten sind kaum Details bekannt geworden, außer es soll Gerüchte zufolge 765G Snapdragon-Prozessor drin haben, Fast Charging und 64 Megapixel Hauptkamera. Mehr weiß man eben noch nicht. Aber man weiß schon, 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Also ich verstehe, also so ganz kann ich es nicht nachvollziehen. Okay, gut, bitte, wie gesagt, ne, so, boah. Hauptsache, man hat eben hier so eine große Refresh-Rate. Ja. Auch wenn das Gerät dann langsam ist wie Sau, aber egal. Gut, Huami hat ja, durchscheinen lassen, dass es viel mehr Amazfit-Produkte in nächster Zeit geben wird. Ja. Was immer das auch heißt. Und man wartet also jetzt auf eine ganze Flut von Geräten, Entschuldigung, Smartwatches, ja, beispielsweise ist ja jetzt die neue GTA 2 und GTS 2 rausgekommen. Jetzt sollen noch weitere folgen, offenbar. Und Huami, also mit der Marke Amazfit, wollen jetzt richtig groß einsteigen in das Smartwatch-Display, in das Smartwatch-Geschäft. Ja, da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein. Die haben ja eine gute Smartwatch, die T-Rex, ja, die wollte ich mir ja unbedingt holen. Mittlerweile gibt sie sogar schon für um die 100 Euro nur. Ja, Wahnsinn. Und eigentlich müsste ich jetzt zuschlagen, aber wisst ihr, das hat so lange gedauert. Bis Ankündigung, dann kam die raus, dann hat es Ewigkeiten gedauert, bis die bei uns erhältlich war. Und ehrlich gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also, wisst ihr, das ist ja so, ich kaufe ja solche Sachen nicht, weil ich sie brauche. Eine Smartwatch braucht man nicht. Überhaupt nicht. Ja. Die will ich. Aber ich will sie nicht mehr, wenn ich hier so lange rummachen muss. Das sehe ich auch immer wieder. Ja. Wenn etwas zu lange dauert, dann habe ich keine Lust mehr drauf. Ja. Und da geht es nicht nur mir so. Vielleicht sollten da die Firmen das mal überlegen, was sie da machen. Machen hier super Werbung, die Leute sind heiß drauf und dann können die Leute das Gerät nicht kaufen. Und irgendwann klickt da hinten dann so im Kopf, ne, was... Und man sagt sich dann vielleicht so als Selbstschutz, naja, dann brauche ich den Dreck auch nicht, fertig, ja, so Ende, ne? Und so Gleichgültigkeit, ne? Aber jedenfalls ist es bei mir so, verliere dann einfach die Lust drauf, ne? Ja, also, so sieht's aus. So ging das auch schon mit vielen Smartphones übrigens, ja, die eben zu lange gedauert haben, bis sie dann bei uns auf den Markt kamen. Irgendwann reicht es mir. So. Jetzt gucke ich noch mal, was haben wir denn hier noch? Das eine habe ich hier erwähnt. Hier, Videokonferenzen. Ja, Videokonferenzen ist ja ein großes Teil. Ich habe eben schon das mit Line gesagt, ja, mit dem 500 Leuten und so weiter. Und das ist per URL, die Leute eingeladen werden können. Zoom geht jetzt einen ganz anderen Weg. Heute habe ich irgendwie grammatikalische Probleme, glaube ich. Also ich weiß nicht, was hier los ist. die wollen jetzt auf Amazon Echo-Geräte. Ja, zuerst soll in den USA der Amazon Echo Show 8 unterstützt werden. Später hinaus sollen noch weitere Geräte kommen. Ob das dann außerhalb der USA kommt oder nicht, wird sich auch erst zeigen. Angekündigt ist da noch nicht viel. Jedenfalls hat man dann ein weiteres Gerät, um eben mit diesem Video-Chat-System oder Videokonferenzsystem Zoom hier reinzuschalten. Finde ich eigentlich ganz okay. Die Qualität der Kamera ist zwar nicht ganz so optimal bei den Showgeräten, aber ich denke, dass es vollkommen ausreichend ist für so eine Videokonferenz, ja. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Bisher Videotelefonie geht ja über die Alexa-App auch schon. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber wie es eben so ist, ne, wenn hier so ein Meeting über Zoom gemacht wird, dann nützt einem das auch nichts mehr, wenn man eine schöne Konferenz über Line oder eben über die App machen könnte, dann muss es eben darüber sein. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass es hier auch Zoom gibt, dann auf diesen Alexa-Geräten. Auch die Portal-Displays von Facebook werden unterstützt werden und vielleicht ja bald auch noch andere Geräte. Ja, genau. Google soll auch natürlich unterstützen oder wird, glaube ich, sogar schon unterstützt, wenn ich das richtig weiß. Demnächst, genau. Nest Hub Max Zoom gibt es also für den Nest Hub Max, ja, wird es also auch geben und zwar über die Integration der Kalender. Okay, wie auch immer. So, Google hat jetzt gesagt, dass sie die Play Music Abos umwandeln werden in YouTube Music Abos und zusätzlich noch ein bisschen Play Store Credits hinzugeben. Ja, also zeigen sich da großzügig. Das finde ich auch ganz okay so. Ich hab's in der letzten Zeit gemerkt, ja, dass es viele Leute gibt, die umgeschwenkt sind. Ja, die jetzt mit der Meinung zu YouTube Music auf einmal anders das sind als vorher. Weil Google klar gemacht hat, also Google Play Music ist weg. Es wird's auch nicht mehr geben. Findet euch damit ab. Fertig. Und dann setzt halt eben so ein Mechanismus ein bei den Menschen, der dann sagt, naja, okay, was soll's, ja, ist okay, das andere geht ja auch irgendwie, na, fertig, okay, abgehakt. Das Sense solle bei Google Allo auch machen, ja, einfach Hangouts abschalten, fertig, sagen hier so, ne, so 3-4 Monate weg, dann ist es weg, endgültig, niente, tschüss. Und dann hätten die Leute, wären auch größtenteils auf Allo umgestiegen. Auch wenn das Update zusätzlich, wie ich schon immer gesagt habe, automatisch gemacht worden wäre. Die Hangouts-App wird automatisch durch die Allo-App ersetzt. So wie es eben bei G-Talk und Hangouts war. Und dann hätte das funktioniert. Aber wenn man immer beides gleichzeitig permanent laufen lässt, dann gibt es nicht mehr genug Vertrauen, ja. Ich meine, hier YouTube Music und Google Play Music ist auch ziemlich lange nebenbei gelaufen, aber es war eigentlich relativ schnell klar, dass das Google Play Music nicht mehr weitergeführt werden wird, und dann hat man es auch angekündigt und jetzt wird es konsequent umgesetzt. Google Play Music wird übrigens im Oktober inaktiv, ja. Google hat jetzt offiziell Mails rausgeschickt an Redaktionen, an verschiedene Leute schon, dass eben im Oktober das Ganze eingestellt wird, Ende. Das heißt, jetzt müssen die Leute eben mit YouTube Music zufrieden geben. Und wie gesagt, wenn man etwas muss, ne, dann was soll man machen? Soll man jetzt dem Ganzen den Rücken kehren, ja, und sagen, okay, ich will komplett anders hin, ja? Sind halt nicht alle so wie ich, ne, ihr seid gegen Your Way hier, ne, dann dann schieße ich Google auf den Mond und mach erst recht nichts mehr von Google. So, ja, sind halt nicht alle Leute so, die meisten sind dann eben so, dass sie einknicken und dann eben sich mit dem zufrieden geben, was sie eben noch haben können, und das ist dann eben YouTube Music. Und die sehen das dann auch nicht mehr so negativ, was auch gut ist. Das ist irgendwie so wie eine Schutzreaktion. Ja, finde ich immer beneidenswert. Ich hätte auch sowas. Ja, funktioniert leider bei mir nicht, diese Schutzreaktion. Ja, immer wenn sowas auftaucht, wenn man zum Beispiel, man kauft sich was ganz, ganz Teures und stellt dann fest, das ist der letzte Dreck. Man hat sich voll den Mist gekauft. Das sind so viele Leute, die machen wirklich das, nicht, dass es jetzt bewusst sagen, naja, das ist gut, nur damit sie sich nicht blamieren. Nein, die meinen wirklich, das ist so gut, weil sie haben ja eine Menge Geld dafür ausgegeben, und es ist wie so ein Zwang, das muss gut sein. Man kann sich nicht selbst eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man Mist gekauft hat, dass man einen Haufen Geld für einen Haufen Schrott ausgegeben hat. Ja, das geht einfach nicht. Und deswegen sagt man dann eben, also das geht intern, dieser Vorgang, ja. Man suggeriert quasi sich selbst, dass das okay ist, dass das super ist, dass das eben so sein muss, ja. Und überhaupt, ja, das sieht man aus, bei verschiedenen Nutzergruppen sieht man das ganz, ganz deutlich, ja. Vor allem eben bei denjenigen, die dann nicht bereit sind oder das nicht können oder auch nicht wollen, jetzt dann da Konsequenzen gleich daraus zu ziehen und da dann eben davon wegzugehen. Bei mir funktioniert das leider nicht. Ja, ich hätte das auch, aber ich ärgere mich dann halt und ziehe dann eben auch tatsächlich die Konsequenzen und hab dann eben, muss mich damit abfinden, dass ich das Geld in den Sand gesetzt habe. Ich habe da keinen so Schutzmechanismus, der sagt, ach Rio, weißt du, ist schon alles gut, du hast alles richtig gemacht. Nein, du hast nicht dein vieles Geld rausgehauen, in den Sand gesetzt. Nein, nein, nein, das war genau richtig. Und die anderen haben Unrecht, die haben keine Ahnung und so weiter und so weiter. Ne? Das Ganze, was da los ist. Ja, so ist das halt. Ach. Die Menschen funktionieren eigentlich ganz, ganz interessant, ja, das muss man schon sagen. Ich weiß ja, ist das eine Überbleibsel von der Evolution, ja, dass man so, ja, wenn man etwas nicht ändern kann, dass man dann auch damit zufrieden ist, so wie es ist, ja, offenbar, ja. Manchmal ist das auch ganz gut. Ich sage ja selbst, als manchmal, wir müssen uns einfach mit bestimmten Dingen abfinden. Wir können nicht immer alles wollen oder alles haben, was wir wollen. Das geht nicht. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, man muss es aber selbst eingestehen können und trotzdem damit leben können. Ja. Wenn man mal Mist gemacht hat oder was Falsches gekauft hat oder Geld ausgegeben hat oder auch bei allen anderen Sachen ist es genauso, ja. Einsehen, aber akzeptieren, ja, weil man es eben nicht ändern kann. Aber nicht ignorieren, nicht umdrehen, das ist schlecht, weil dann macht man den Fehler irgendwann dann doch nochmal, ne? Eieiei, tja, genau. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Psychologiestunden haben wollt, muss ich euch enttäuschen. Ich praktiziere nicht. Ja, also keine Chance. Ja. Da muss ich schon eher selbst mich mal auf die Couch legen, muss das mal in mich, muss mich mal in mich kehren, ja. Was hier mit dem neuen Huawei Mate 40 Pro denn los ist. Neue Renderings sind aufgetaucht. Ja, ein neuer physischer Volume-Knopf, ja, Lautstärkeregler ist jetzt da zu sehen gewesen. Ja, Wahnsinn. Offenbar haben es die Leute nicht hinbekommen, das mit den Softkeys an der Seite zu machen. Ja, auch so sind die Menschen eben. Ne? Die wollen da was haben, da muss es klicken. Und wenn da nichts klickt, dann, oh, wie geht denn das? Ich komme damit nicht zurecht. Ja. Das ist so genauso wie mit dem Tacho im Auto. Ne? Tacho so hinter dem Lenkrad ist so das Blödsinnigste, was es gibt. Ja, also Mittelkonsole in der Mitte, der Tacho, dort gehört er hin, schönes Bedienelement und so weiter. Ja, das ist richtig so, ja, nicht hinter dem Lenkrad. Naja, egal, aber wie gesagt, das bin ich. Und jetzt sind eben hier diese Bilder aufgetaucht. Immerhin, wenn Huawei das gesehen hat, dass die Leute damit nicht zurechtkommen und ändern dann was, ist ja auch okay so. Es kommt ja auch, es muss ja auch, die Leute müssen ja auch damit zurechtkommen. Ne? Was anderes bei den Renderings stört mich allerdings, diese Front-Facing-Kamera, das ist mittlerweile ein richtiger Streifen geworden, der links oben im Display drin ist. Also ich habe ja auch hier im Honor View 20 so ein Punch-Hole-Kamera. Die finde ich überhaupt nicht störend. Aber warum da jetzt so ein riesiger Streifen rausgerissen wird aus dem Display, das erschließt sich mir nicht. Muss man denn unbedingt so viel Platz für eine Front-Facing-Kamera haben? Ich glaube, das ist eine Dual-Front-Facing-Kamera oder vielleicht sind da noch irgendwelche Sensoren untergebracht oder so. Keine Ahnung, aber muss das denn unbedingt sein? Also ich meine, klar, die Selfie-Kameras sind immer ein Diskussionsgegenstand. Für die einen ist es unverzichtbar, die anderen nutzen das eh nie. Ja, weiß man auch nicht, was man als Firma so machen soll. Ja. Aber wenn ich mal so das Internet angucke, sind die Leute, die Selfies machen, eben dann doch schon ziemlich arg in der Überzahl und können sie es natürlich nicht leisten, da drauf dann zu verzichten. Nun gut. Wie gesagt, aber dass jetzt so ein großer Streifen dort auf dem Display sein muss für diese Selfie-Kameras, das finde ich dann doch etwas übertrieben. Immerhin, die technischen Daten habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, zumindest das, was man gerüchteweise eben weiß, und das brauche ich jetzt nicht nochmal zu erzählen. Huawei will noch dieses Jahr das erste Harmony OS Smartphone rausbringen. Ich habe letzte Woche ja schon mal was gesagt darüber. Jetzt ist es also auch tatsächlich raus, beziehungsweise ist offiziell. Ja, das soll jetzt eben noch bis Ende des Jahres kommen. Man erwartet, dass es so zwischen 10. und 12. September auf jeden Fall fest bekannt gegeben wird. Und damit wird wohl ab spätestens Januar das neue offizielle OS für alle Geräte dann das Harmony OS 2.0 sein. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich halte das eigentlich für ziemlich gut, der Weg. Und Huawei hätte es schon längere Zeit Klarheit schaffen sollen und sich nicht darauf verlassen, dass es vernünftige Leute noch in der US-Regierung gibt. Die gibt es nämlich offenbar nicht. Und gleich das Ankündigen auch. Ja, man hat ja gesehen, dass die dort auch lernresistent sind. Honor zu guter Letzt hat die Honor Watch GS Pro angekündigt, genauso wie das Honor Pad 6 und das Pad X6. Das alles soll auf der virtuellen IFA 2020 jetzt gezeigt werden. Ja. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so unaufgeregt, ja, wegen dieser Smartwatch. Bin da mal gespannt, was die wieder dort bringen. Das Vorgängermodell, die GT2, war ja schon sehr, sehr interessant. Ja. Ich hatte die Version von Huawei mal zum Test. Ja. Gut, warum ich es nicht behalten habe, es gab einfach zu wenig Watchfaces. Ja. Und ich hoffe, dass sie hier jetzt ein bisschen was gelernt haben dazu. Auf meinem Honor Band 5 jedenfalls gibt es mittlerweile so viele Watchfaces, dass ich den Überblick verloren habe. Allerdings ist das auch wenig spektakulär, weil das ja nur ein kleines Band ist. Viel Optionen hinsichtlich Design und so weiter gibt es ja da nicht. Und ja, gut, jetzt einmal abwarten. Auf die Uhr bin ich jedenfalls mal gespannt, wie die da aussehen könnte. Genauso wie auf das Tablet. Ja. Das X6 hat ja 9,7 Zoll Display, kostet nur $155. Also ich denke mal, dass es dann 159 € kosten wird. Ja, das Honor Pad 6 hat ein 10,1 Zoll Display, also etwas größer, mit 3 GB Arbeitsspeicher, was wenig ist, ja, und 32 GB im Storage. Ich hoffe, da gibt es auch noch größere Versionen. Diese kleine Version fängt jedenfalls an bei $180. Also preis-leistungsmäßig ist das durchaus noch in Relation. Ich glaube, eine SD-Karte kann man auch einsetzen bei dem Honor Pad 6, soweit ich weiß. Aber die Ausstattung ist natürlich etwas mager, von daher hoffe ich auf eine 4 GB, 128 GB Version, natürlich dann entsprechend mit für etwas mehr Geld. Ja. Mehr weiß ich jetzt noch nicht. Ich meine, ich klicke mal gerade durch, ob da noch irgendwas steht. Nie. Also die 3 GB, 32 GB Version wird auch Wi-Fi-only sein. Vielleicht gibt es ja dann auch noch eine Version mit diesem LTE, beziehungsweise na, 5G glaube ich eher nicht, weil das wird auf jeden Fall ein Tablet im unteren Preissegment sein und da, finde ich, fehlt auch einiges, zumindest was auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Ja. Gut. Also, mehr habe ich auch an News jetzt heute gar nicht. Deswegen jetzt mal einen Blick in die Community. Da war auf jeden Fall wieder was. Moment. Wo sind wir denn zu Hause? Ja, es ging nochmal um YouTube. Music, genau, nach der Sendung ging es eben auch darum, ob diese Musik, die Titel auch tatsächlich hochgeladen werden kann oder ob die übernommen werden, scheint so zu sein. Es gibt auch wohl einen Uploader für Musikdateien, der Nachzug schreibt, also das hat der Alexander auch geschrieben, der Nachzug schreibt, dass es sogar eine Erhöhung auf 100.000 Titel gibt bei YouTube Music. Von daher, also da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Ansonsten schreibt der Nachzug, alles andere wurde schlechter, sogar viel schlechter. Es gibt kein Tool mehr, welches Ordner überwacht und Musiktitel automatisch im Hintergrund hochlegt, weder auf dem PC noch auf dem Handy. Uploads funktionieren jetzt nur noch händisch auf der Webseite am PC. Die Musikbibliothek ist durch fehlende Filterung bzw. Sortierung nun relativ unbrauchbar. So sind zum Beispiel Genres komplett weggefallen. Auch die Anzeigeverwaltung und Änderung der MP3-Tags fehlt. YouTube hat auch die automatische Erkennung von Uploads entfernt und nimmt bei Titeln ohne Text und ohne Cover einfach den Dateinamen. Einige Uploads kann man zwar noch im Hintergrund auf dem Handy abspielen, aber Streaming auf Lautsprecher geht nicht mehr ohne YouTube Premium-Abo. Genau. Ein Wunder, dass Google die vorhandenen Uploads nicht einfach gelöscht hat, aber dafür haben sie die Nutzung für mich extrem verschlechtert. Die eigene gut nutzbare und gut zu durchstöbende Musikbibliothek wäre jedoch der einzige Grund gewesen, überhaupt über ein Abo von YouTube Music nachzudenken, da ich bei Play Music über 30.000 eigene Titel gesichert hatte. Ja, das hört sich natürlich alles andere als toll an. Vor allem die fehlenden Text, das erinnert mich an die Anfänge der MP3-Verwaltung auf dem Computer, wo man auch diese Music Amp da hat, ja, und mit Dateinamen hier alles reinquetschen musste, weil ID3-Text da bei den meisten Sachen nicht unterstützt wurden. Ja, das ist schon ziemlich bitter. Vielleicht wird es zwar noch geändert werden, aber es ist... Also mich hat es ja nicht mehr begeistert, ja, und ich habe es am Anfang getestet, aber vor allem eins hat mich gestört, was ich eben auch noch hier gesagt habe. Der Alexander hat noch geschrieben, ich finde YouTube Music richtig geil. Kein anderer Dienst hat so viel Musik, wenn man alle User-Uploads dazu zählt. Die sind zwar noch nicht stabil, also können gelöscht werden, aber die anderen Streaming-Dienste haben gar nicht erst die diversen Remixes, die es auf YouTube gibt, vor allem über einen russischen oder türkischen zwei bis drei Euro pro Monat für YouTube Premium ist es absolut sein Geld wert. Wenn jemand mehr zur VPN-Methode wissen will, schreibt mir gern. VPN-Methode wahrscheinlich, um an Musikstücke ranzukommen, die nicht verfügbar in Deutschland sind. Ja gut, das ist aber ein Workaround. Ne? So weit sollte es für Musikkonsum eigentlich nicht gehen müssen. Ne? Ja, das Problem ist aber, was ich auch schon früher gesehen habe und was mich dann auch zum sofortigen Canceln meines YouTube Pro-Abos gebracht hat, Premium-Abos gebracht hat, und zwar wenn ich eine Playlist anlege und jede Woche verschwinden da Songs, und so schlimm ist es auch, zumindest bei diesen Arten von Songs, wo ich habe, ja, die fliegen da ständig raus, weil die User die Uploads löschen oder ablöschen müssen, ja, ganze Nutzer fliegen da raus manchmal, und dann sind alle Lieder, alle Songs von denen weg. Und also so pro Woche hatte ich mindestens 5 bis 6 Lieder pro Playliste, wo gelöscht worden sind. Das ist natürlich Mist, Ja, ich habe keine Zeit, mich um meine Playlists, um die Verwaltung zu kümmern. Da habe ich wichtigere Sachen zu tun. Ja, das muss einfach einigermaßen verlässlich sein. So geht das nicht. Ja. Deswegen ist das natürlich keine Alternative. Ja. Also, ich weiß nicht, was mit diesen russischen oder türkischen was ist das, Remixes oder Kanäle bestellt. Also, ich würde zahlen, dass ich von denen nichts hören muss, aber. Aber ansonsten weiß ich nicht genau, was du gemeint hast. Ja, das mit dem Stabil hast du ja gesagt. Also ich kann mich da nicht so wirklich begeistern. Dann war noch das Thema Your Way und Safety Net. Da hat er Nachzug geschrieben, apropos Your Way und Safety Net, es gibt mit Whitewine noch einen weiteren Google-Service, der wichtig sein kann. Ohne von Google überprüften Whitewine-Level werden vermutlich alle Apps, die auf diesem DRM setzen, wie zum Beispiel Netflix und Amazon Prime, nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Google sorgt mit seinen Sicherheits- und DRM-Features dafür, dass man sich ja keine aktuelles alternatives OS aus OS auf alten Geräten installieren und damit alten Sicherheitslücken und dann eben mit alten Sicherheitslücken unterwegs ist. Ja, also hier habe ich was gemerkt, also gerade mit diesen Amazon-Sachen. Die haben ihre eigenen Versionen zusätzlich zu den Play Store-Versionen. Das heißt, da ist es möglich, dass dieses Whitewine, die Whitewine-Zertifizierung nicht zum Tragen kommt, weil die das in ihren eigenen Geräten gar nicht haben. Ja? Beispielsweise die Tablets, Fire OS-Tablets. Ja? Und dafür gibt es eine spezielle Version. Die kann man sich auf Geräten installieren, die eben keine Google Play Services drauf haben. Und da funktionieren die. Das gilt auch für Amazon Music übrigens. Damit könnte man also sicherlich was tricksen. Muss ich natürlich noch ausprobieren. Bisher konnte ich natürlich diese Versionen nicht installieren, weil ich ja eine Google Play Version habe. Ja? Früher ging das übrigens auch mal. Habe früher eigentlich grundsätzlich die Amazon Versionen installiert. Am Play Store vorbei sozusagen. Das geht jetzt nicht immer. Also von daher, bei Amazon würde ich mir jetzt keine so großen Probleme machen, aber bei Netflix trifft das auf jeden Fall keine großen Gedanken machen, meine ich. Aber bei Netflix trifft das auf jeden Fall zu und eventuell andere Streamingdienste, die sind ja schon bekannt dafür, dass dann zum Beispiel keine HD-Versionen gezeigt werden können. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt auch jetzt nur mit Google zusammenhängt. Ich habe da ehrlich gesagt keinen richtigen Überblick. Weil es gibt da etliche Geräte, die haben volle Google Play Unterstützung und Safety Net, aber keine Whitewine Unterstützung. Die muss offenbar separat beantragt werden und ich weiß nicht, wie und ob das überhaupt mit Google zusammenhängt. Ja. Sonst wäre das sicherlich auch Bestandteil von diesem Google Play Services Paket, das die Firmen ja erwerben können. Ja? Und hier sind halt öfters mal auch Geräte von Xiaomi sind da zum Beispiel betroffen, ja, die einfach keine HD-Filme anzeigen können, ja, weil sie eben diese Whitewine-Level-Unterstützung noch nicht haben, beziehungsweise erst gar nicht beantragt haben. Das kostet nämlich auch einen Haufen Geld. Und das heißt, das wird bei weitem nicht von allen gemacht. Also das halte ich jetzt zwar durchaus für ein erwähnenswertes Ding, aber zumindest kann man dann noch die SD-Version auf dem Smartphone-Display sehen und sofern das auch wirklich am Smartphone angeguckt wird, kann ich euch sagen, so viel Unterschied sieht man da eben nicht. Ja, ist halt so. Ja, wenn man das natürlich streamt auf einen TV, da ist natürlich auch die Frage, wie, höchstens noch über Mediacast, weil Google Cast geht ja nicht, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Ohne HD sieht man da natürlich deutlichen Unterschied. Alright, das war's also von der Community. Und dann bleibt eigentlich nur noch die App der Woche übrig. Und das war diesmal ein kleines, feines, erstmal unscheinbares Tool, das aber durchaus ein paar nützliche Funktion ermöglicht, wenn euer Gerät kein Always-On-Display habt. Ja, gibt es tatsächlich Geräte, die eben ein AMOLED-Display haben oder ein OLED-Display, aber trotzdem kein Always-On-Funktion haben. Ich sage das deswegen, ich weiß auch nicht, ob die App überhaupt funktioniert bei Geräten ohne AMOLED oder OLED-Display, das heißt mit LCD-Display. Aber ich glaube, sie macht auch da keinen Sinn. Weil wenn man da ein Always-On-Display hat, ist der Akku in ein paar Stunden leer. Ja, und in ein paar wenigen Stunden leer. Und von daher ist das sicherlich recht sinnlos. Außer man hat es eben an dem Ladekabel. Und da gibt es eben bei vielen Geräten auch schon die Funktion, dass man dann eben zum Beispiel die Uhr anzeigen kann etc. Hier kann man allerdings noch mehr machen, wenn man ein AMOLED- oder OLED-Display hat. Da gibt es nämlich eben diesen Modus, dass auch wenn der Rest vom Display quasi aus ist, ja, ist ja so bei AMOLED-Displays, nur der Teil vom Display braucht Strom, der auch tatsächlich sichtbar genutzt wird. Das heißt, wo helle Pixel vorhanden sind und der Rest eben braucht sehr, sehr, sehr wenig Energie und von daher optimal geeignet für kleine Einblendungen, die aber dauerhaft auf dem Display eben sind. Beispielsweise eine Uhr. Hier hat man dann verschiedene Watchfaces zur Auswahl, ja, die man anzeigen kann. Und wie gesagt, euer Handy braucht dafür eben keine integrierte Always-On-Funktion. Diese App rüstet die sozusagen nach. Ja. Man kann seine Notifications, also seine Benachrichtigungen anzeigen. Ja. Man kann anzeigen, was gerade läuft, bei Musikplayer beispielsweise. Ja. Man kann einen sogenannten Edge Glow einführen, so als optisches Goodie. Ja. Die Helligkeit kann man einstellen, sodass man auch noch ein bisschen runter regulieren kann. Ja. Und Widgets gibt es auch noch. Also man hat sehr viele Möglichkeiten hier das zu nutzen, diese Funktion, mehr als normalerweise. So, dass eben auch für die App möglicherweise interessant ist für Benutzer, deren Geräte bereits ein Always-On-Display drin haben, also eine Always-On-Display-Funktion integriert haben. Mit dieser App kann man in der Regel noch wesentlich mehr machen als mit der integrierten Version. Ja. Auch der Inhalt wird immer leicht verschoben von Zeit zu Zeit, damit hier nichts auf dem Screen einbrennt. Ja, auch da hat der Entwickler dran gedacht. Alles recht gut, super Sache, erfüllt seinen Zweck. Ja, man hat dann eben die Möglichkeit, noch mehr aus seinem Smartphone rauszuholen, weil wenn das da einfach so sitzt, ja, hat man oftmals perfekt die Möglichkeit zum Beispiel, um eben das als Desk-Clock zum Beispiel zu benutzen, ja, oder eben, dass man die Notifications sofort im Blick hat, wenn was Neues aufgetaucht ist, dass das eben nicht wieder verschwindet, einmal Piep macht, ja, und dann geht das Display aus und ja, dann denkt man nicht mehr dran, sondern dann bleibt eben die Notification auch bei ausgeschaltetem Handy bzw. ausgeschaltetem Display sichtbar da. Und man wird eben daran erinnert. Außerdem gibt es noch einen Pocket Mode, weil genau wo braucht man dieses Always-On-Display nicht? Wenn man es in der Tasche hat. Auch hier dann Einstellungsmöglichkeiten, hat man das Ding in der Tasche, gibt es kein Always-On-Display. Absolut spitze, meiner Meinung nach. Und das Ganze als freie Software, ja, kostenlos im F-Droid Store. Zum Herunterladen, auch für Geräte ohne die Google Play Services. Ja, yep, also für alle. Ja. Und muss ich eigentlich noch mehr sagen dann? Nö. Perfektes, kleines, unspektakuläres, aber sehr nützliches Tool. Ja. Probiert es mal aus, wie gesagt, auch wenn ihr bereits in eurem Gerät so eine Always-On-Funktion drin habt, zum Beispiel Samsung-Nutzer, ja, hiermit kann man doch noch ein paar Sachen vielleicht mehr machen, ja, auch wie gesagt, die Widgets-Funktion ist äußerst interessant, was man damit für Sachen machen kann.